Hören Sie nun, wie bereits angekündigt, Auszüge aus einem Gespräch, das Klaus Leggewie mit dem Autor Andrew Wex führte. Auf Fotos und im Fernsehen präsentiert sich das Bild eines Rächers. Seeräuberklappe über dem rechten Auge, schwarze Lederjacke, ein leerer Blick, die Lippen hart und schmal. Wenn er spricht, redet er ohne Punkt und Komma, monoton. Wie eine Bleiplatte liegt die Stimme über seinen Gefühlen. Ein Mensch, der möglicherweise vor langer Zeit irre geworden ist an dem Elend, das er gesehen hat. Nun hat er die Ruhe einer tickenden Bombe. Der New Yorker Anwalt Andrew Wex, Jahrgang 44, bezeichnet sich in der Tat als Krieger in einem Kampf, dem er sein Leben gewidmet hat. Dem Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. In seiner Kanzlei kümmert er sich als Anwalt ausschließlich um Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt und Missbrauch wurden. Pädophilie und Pornografie, Inzucht, Folter und Mord sind seine alltägliche Realität. Um darauf aufmerksam zu machen, fing er vor Jahren zu schreiben an. Kriminalromane, die allesamt zu Bestsellern wurden. Seine Bücher, die er nachts am Computer schreibt, sind eine Verlängerung seiner Arbeit als Anwalt mit anderen Mitteln. Er betrachtet sie als Waffe in seinem Feldzug gegen Kindesmisshandlung in jeder Form. Ich habe keine andere Wahl, sagt er. Ich will die Menschen mit meinem Anliegen erreichen. Ich will Wut in ihnen erzeugen. Entsprechend gering schätzt er auch den literarischen Ruhm, den ihm seine Bücher mittlerweile in der Öffentlichkeit einbringen. Wex dazu: Ich bin kein Künstler. Meine Romane verfolgen nur das Ziel, das ich mir im Leben gesetzt habe. Die Bücher sind irritierend, von einer kaum zuvor gekannten Härte und Brutalität, die ihm auch kritische Stimmen einbrachten. Wex lässt diesen Einwand nicht gelten. So gewalttätig meine Bücher auch sein mögen, sie sind immer noch harmlos im Vergleich zu dem, was man vor Gericht hören und sagen muss. Bei seinem ersten Job bei einer Gesundheitsbehörde sah er ein Baby, das Syphilis hatte und buchstäblich auseinandergerissen worden war. Das war sein Schlüsselerlebnis, sagt er. Da habe er zum ersten Mal dem Teufel ins Gesicht gesehen. Er wurde Sozialarbeiter, ging zu einem Sondereinsatz nach Biafra und leitete ein Hochsicherheitsgefängnis für Jugendliche. Schließlich studierte er Jura, um seiner Lebensaufgabe noch vollkommener gerecht werden zu können. Inzwischen gilt Wex in den USA als profundester Kenner der Problematik. Seinem unablässigen Engagement ist zu danken, dass das Thema Kindesmissbrauch dort schon seit Jahren sehr offensiv behandelt wird. Als Berater von Präsident Bill Clinton hat er in den letzten Jahren wesentliche Gesetzesänderungen in diesem Bereich durchsetzen können. Hören Sie nun Auszüge aus einem transatlantischen Dialog, den der Publizist Klaus Leggewie mit Andrew Wex in den Jahren 1993 und 94 führte und der unter dem Titel Das Böse im Eichborn Verlag veröffentlicht wurde. Was meinen Sie mit Böse? Böse ist für mich eine Sache der freien Entscheidung. Böse ist etwas, das man willentlich tut. Böse heißt, dass man das eigene Vergnügen, den eigenen Genuss oder gar den eigenen Profit über die Grundrechte anderer Menschen stellt. Ich rede hier nicht von Dieben oder Hochstaplern, ich rede von Menschen, die jedes Verbrechen begehen. Von Körperverletzung über Vergewaltigung bis hin zum Mord. Einfach, um sich zu befriedigen oder Kasse zu machen. Oder beides. Das ist für mich böse. Strafrechtler und Rechtswissenschaftler halten es für einen gewaltigen Fortschritt, dass sie nicht mehr von Bösen und von bösen Menschen reden müssen. Ein Übeltäter ist für Sie ein Mensch, der gegen gesetzte und rechtsstaatlich garantierte Regeln verstoßen hat und der mittels einer gerichtlich verhängten Strafe an seine Verpflichtung zur Anerkennung der sozialen Ordnung erinnert wird. Wenn ich das Wort böse benutze, regt sich jeder auf. Die Linken werden nervös, die Rechten werden wütend. Weder die eine noch die andere Reaktion kann etwas an der Wahrheit ändern. Böse zu sein ist eine freie Entscheidung. Ein Beispiel. Wenn sich Gefühle und Fantasien eines Menschen um sexuelle Übergriffe auf Kinder drehen, dann ist dieser Mensch krank. Aber wenn er diese Gefühle in die Tat umsetzt, dann ist er böse. Ich unterscheide immer zwischen pädophil, was ein Geisteszustand ist, und aggressiv pädophil, was eine Verhaltensweise ist. Einen Menschen, der keine Wahl hat, würde ich nicht als böse bezeichnen. Aber die Menschen, gegen die ich arbeite, bei denen ist klar, dass sie die Wahl hatten, immer wieder. und dass Sie den Weg, den Sie eingeschlagen haben, freiwillig gewählt haben. Sie müssen sich irgendwann gefragt haben, warum tun Leute sowas? Welche Leute sind dafür besonders anfällig oder prädestiniert? Es gibt keinen biologischen Code für Kinderschänder, notorische Vergewaltiger und Mörder. Einfach keinen. Wir sind so, wie wir erzogen worden sind. Natürlich sind wir, was die Intelligenz, die Größe, die Augenfarbe und so weiter angeht, genetisch unterschiedlich. Aber mir ist noch nie, ich will damit nicht sagen, dass es sowas nicht gibt, aber ich habe nie einen kennengelernt oder von einem gehört, ein Serienmörder, ein vielfacher Vergewaltiger oder chronischer Kinderschänder untergekommen, der als Kind nicht ebenfalls entsetzlich misshandelt worden ist. Die Täter ahmen nach und halten sich für einen Seelenmord schadlos, der ihnen selbst widerfahren ist. Das entschuldigt gar nichts. Eine Erklärung ist keine Rechtfertigung. Auf jedes furchtbar missbrauchte Kind, das später zum Serienmörder wird, kommen tausende Missbrauchte, die sich standhaft weigern, es ihren Unterdrückern gleichzutun. Deshalb sage ich ja, dass es die freie Entscheidung gibt. Deswegen glaube ich ja, dass dies so entscheidend für das menschliche Verständnis ist. Wer nicht bereit ist zu sagen, Verhalten ist eine Frage der freien Wahl, der missachtet all jene, die so entsetzlich behandelt wurden und es trotzdem schaffen, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen. Das an sich ist Heldentum in höchster Vollendung. Wenn Sie sagen, freie Entscheidung gibt es nicht, entschuldigen Sie vielleicht die Bestien, aber Sie beleidigen auch die Helden. Das wäre für mich unvertretbar. Manchmal können wir früh genug eingreifen und so die Entscheidung beeinflussen. Manchmal können wir den Pfad ein bisschen verändern, den ein missbrauchtes Kind später als Erwachsener beschreitet. Der Prozess ist vergleichbar mit einem Eimer Wasser, in den man eine Zementmischung schüttet. Für einen gewissen Zeitraum nimmt der Zement jede gewünschte Form an, solange man vorsichtig und geschickt vorgeht. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, mit Straftätern zu arbeiten, solange sie jung sind. Wenn man früh genug und kompetent genug eingreift, kann man immer noch etwas erreichen. Aber wenn der Zement hart wird... Kinder haben ein Recht auf Erziehung, aber die Erwachsenen oft nicht den Mut dazu. Man sollte sich nicht mehr scheuen, von Erziehung zu reden, auch wenn es ein Schlachtruf der Konservativen ist und es immer darauf ankommt, welches genau das Ziel von Erziehung ist. Mitgefühl ist für mich der Schlüssel zu allem. Die Fähigkeit, die Schmerzen eines anderen zu empfinden, die Fähigkeit, sich um mehr als nur die eigene Person zu kümmern. Wir werden nicht damit geboren, nicht wahr? Babys sind kleine Wilde. Wenn sie was wollen, schnappen sie es sich. Wenn sie es nicht kriegen, dann schreien sie. Mitgefühl lernt ein Kind durch unser Verhalten. Aber wenn es statt Mitgefühl Vergewaltigung lernt, wenn man ihm Schmerz zufügt, dann erzeugt man eine Bestie. Der größtmögliche Schutz für jedes Kind ist also auch der größtmögliche Schutz für die Gesellschaft als Ganzes. Eltern, die ihre Kinder lieben und beschützen. Denn die Eltern, die das nicht tun, sind eine Gefahr für uns alle. Die meisten Eltern geben sich ganz von selbst Mühe, das Richtige zu tun, einige aber nicht. Haben Sie eine allgemeine Erklärung, warum und woran Sie scheitern? Tatsache ist, dass von Tausenden misshandelter Kinder nur eine knappe Handvoll zu Bestien wird. Die Folgen des Missbrauchs sind ganz unterschiedlich. Manche missbrauchten Kinder leben das aus, sie werden kriminell, gewalttätig, aggressiv. Andere fressen es in sich hinein, richten die Aggressionen gegen sich selbst, sei es durch Alkoholismus, Selbstmord, Drogenmissbrauch oder Selbstverstümmelung. Die Liste selbstzerstörerischer Verhaltensweisen ist endlos. Manche spielen verrückt und für sie ist es in der Regel alles andere als ein Spiel. Wenn also Tausende von Kindern missbraucht werden, wird die Mehrzahl der Opfer nicht dem Täter, sondern sich selbst etwas antun. Aber der Preis, den die Gesellschaft für solche selbstzerstörerischen Verhaltensformen zahlen muss, ist sehr hoch, ebenso hoch wie der ökonomische. Es leben so viele früher missbrauchte Kinder unter uns, die inzwischen erwachsen sind, so viele, denen von ihren eigenen Eltern Leid zugefügt wurde, Generationen solcher Kinder. Ihre Zahl ist so groß, dass sie, würden sie en bloc abstimmen, in jedem demokratischen Land der Welt die Wahlen in großem Umfang beeinflussen könnten. Aber sie sind nicht vereint. Sie stehen allein, diese riesige potenzielle Armee, die ich Kinder des Geheimnisses nenne, allein mit ihrem ganz persönlichen Schmerz. Sie werden nie einem Kind das antun, was man ihnen angetan hat. Aber eine weitere vorhersehbare Folge ihres Missbrauchs ist, dass viele nicht in der Lage sind, ihre eigenen Kinder zu beschützen. Nur ganz, ganz wenige werden also zu Bestien. Aber wenn diese Bestien selbst Kinder haben, entsteht Deformation in Reinkultur. Und die Gefahr, dass diese sogenannte Familie Bestien hervorbringt, wächst enorm. Das ist noch keine Erklärung. Wenn wir tatsächlich wüssten, warum das eine missbrauchte Kind zum Serienmörder wird, während ein anderes, das noch viel grauenhafter missbraucht worden ist, zum Heiler wird, hätten wir den Stein der Weisen, der uns helfen könnte, die Hieroglyphen des menschlichen Verhaltens zu entziffern. Ich behaupte nicht, eine solche Zaubertafel zu besitzen, aber ich hoffe, mein ganzes Leben lang einmal einen Blick darauf werfen zu dürfen. Sie bezeichnen sich als Krieger. Die Aufgabe des Krieges in dieser Schlacht besteht darin, immer das Ziel im Auge zu behalten. Man weiß, man selbst wird es vielleicht nicht mehr erreichen, und trotzdem macht man weiter und weiß, dass es andere geben wird, die den Kampf weiterführen, wenn man nicht mehr da ist. Ein echtes Langzeitprogramm. Das Leben ist begrenzt. Diese Arbeit ist nichts für Leute mit ausgeprägtem Geltungsbedürfnis. Hier geht es nicht um eine Schlacht, die irgendwer gewinnen kann. Niemand kann sicher sein, dass er bei der Siegesparade mitmarschiert. Im Kampf gegen den Kindesmissbrauch gibt es keinen K.O.-Schlag, keinen Einzeltreffer, der den Gegner fällt. Aber den Feiglingen, die sich hinstellen und sagen, das Problem ist viel zu groß, ich kann nichts tun, denen kann ich nur sagen, es gibt Hunderte von Kindern, deren Leben wir verändert haben. Und zwar nicht dadurch, dass wir ihnen einen Klaps auf den Rücken und ein paar freundliche Ratschläge gegeben haben, sondern wir haben sie aus ihrem bestialischen Elternhaus rausgeholt, damit sie adoptiert und von liebevollen Eltern und Familien aufgezogen werden. Übrigens ist mir kein Kind bekannt, das wir zur Adoption freibekommen haben und das später in ein schweres Verbrechen verwickelt gewesen wäre. Und dabei kommen diese Kinder durchweg aus den entsetzlichsten Verhältnissen, die man sich vorstellen kann. Mit jedem Kind, das wir retten, retten wir auch die Gesellschaft. Retten Sie vor den negativen Folgen. Wie kann man diejenigen aufrüsten, die Kindesmissbrauch nicht aus irgendwelchen politischen Hintergedanken heraus thematisieren und sich als Progressive oder Konservative damit befassen, um ganz andere Ziele zu erreichen, sondern schlicht deshalb, weil sie etwas gegen Kindesmissbrauch unternehmen wollen? Richtig. Sie haben absolut die richtige Frage gestellt. Eine, die so gut wie nie gestellt wird. Die Frage lautet, wie bringen wir den Mann oder die Frau auf der Straße dazu, dass sie mit uns gegen Kindesmissbrauch kämpfen? Genau das ist mein Ansatz. Genau darüber schreibe ich. Genau diese Haltung vertrete ich. Und hier haben Sie die Plattform, von der aus ich kämpfe. Die Nächstenliebe hat versagt. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen endlich aufhören, uns etwas vorzumachen. Es wird höchste Zeit, dass wir direkt an das Eigeninteresse appellieren. Und genau das tun wir, indem wir den Leuten zeigen, dass zwischen dem Opfer von heute und dem Täter von morgen eine unmittelbare, zwangsläufige Wechselbeziehung besteht. Wir erzählen der Öffentlichkeit nichts mehr von missbrauchten und vernachlässigten Kindern. Nein, wir erzählen den Leuten von Charles Manson und Richard Speck, der in Chicago 8 Schwesternschülerinnen ermordet hat. Wir reden über Bestien. Wir erklären den Menschen, dass es ein Fließband gibt, an dem Bestien gemacht werden. Sie können hinkommen, wo Sie wollen, egal ob nach Iowa oder L.A., fragen Sie doch die Leute, was regt Sie am meisten auf? Was glauben Sie, was die überwältigende Mehrheit Ihnen darauf antworten wird? Kriminalität. Immer und immer wieder. Die amerikanische Öffentlichkeit hat Angst. Und das mit Recht. Wenn die Öffentlichkeit erst einmal begreift, dass wir uns unsere Ungeheuer selbst machen, dass wir selbst unsere Bestien erzeugen, dann wird sie uns auch zuhören. Und wird bald begreifen, dass ein einzelner soziopathischer Gewalttäter in seinem Leben buchstäblich Tausende von Verbrechen begehen oder auslösen kann und wird. Sie werden schon sehen, dass dann etwas in Bewegung kommt. Ich sage den Leuten, dass sich aggressive Pädophile vermehren, indem sie Kinder mit ihrem Gift infizieren. Und die Kinder werden schließlich zu Nachahmern, zu Trägern des soziopathischen Virus. Wenn die Öffentlichkeit das erstmal begreift, dann wird auch Geld da sein. Dann werden finanzielle Mittel da sein, dann wird Engagement da sein. Geld für Verbrechensvorbeugung ist genug da? Wenn man sagt, wir wollen mehr Polizei, sind alle einverstanden. Wenn man fordert, wir wollen mehr Jugend- und Kinderfürsorger, das überhören die Leute. Sagt man ihnen jedoch, und das ist die Wahrheit, wenn ihr heute $1 in die Jugend- und Kinderfürsorge investiert, erspare ich euch morgen einige $100.000 für die Strafjustiz. Ihr spart Geld, ihr rettet euren Kindern das Leben und letzten Endes rettet ihr euch selbst, dann hört garantiert keiner weg. So einfach soll das gehen. Warum nicht? Weil die Leute dann erfahrungsgemäß für mehr Polizei votieren. und die Politiker entsprechend in Law and Order investieren werden. Nein, das ist nicht wahr. Den Vorschlag, den ich Ihnen gerade erörtert habe, hat man der Öffentlichkeit noch nie ernsthaft unterbreitet. Wenn man aufhört, von Kinderfürsorge zu reden und stattdessen Verbrechensvorbeugung sagt, und wenn Leute wie ich, Leute, die sich auskennen, den Menschen erklären, egal wie viele Polizisten ihr auf die Straße schickt, hinter verschlossenen Türen läuft das Fließband weiter, dann werden sie zuhören, das verspreche ich Ihnen. Herrgott nochmal, Sie hören ja bereits zu. Oder meinen Sie, meine Bücher sind deswegen so bekannt, weil sie Thriller sind? Nein. Viele Menschen hören und spüren die Wahrheit in dem, was ich schreibe. In den meisten Artikeln über Sie steht schon in der Schlagzeile der Racheengel oder so ähnlich. Und die meisten Leute wollen Sie auch so sehen. Wie sehen Sie sich selbst? Ich und ein Engel? Nein. Aber Rache? Sicher. Gerechtigkeit ist zum Teil auch Vergeltung. Ich verstehe ja, dass das Ziel die Wiedereingliederung des Täters ist, nicht zuletzt für den Täter selbst. Aber wer von den Opfern erwartet, dass sie keine Rachegefühle hegen, hat meiner Meinung nach die menschliche Natur nicht begriffen. Darüber streiten die Experten. Oh ja, die Experten. Die Kinder, die ich vertrete, hat man geschädigt. Man hat sie brutal misshandelt, hat ihnen furchtbar wehgetan. Ich will nur dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Ich will, dass die Menschen, die ihnen wehgetan haben, dafür büßen. Das stelle ich gar nicht in Abrede. Ich halte das für richtig. Wiederholter, serienhafter Missbrauch von Kindern ist ein Verbrechen gegen die Menschheit für Sie. Was meint dabei Unschädlichmachung genau? Wenn wir nun doch beide aus unterschiedlichen Positionen, Sie pragmatisch, ich prinzipiell, gegen die Todesstrafe sind. Wie schon gesagt, mit unschädlich machen meine ich schlicht und einfach, dass man die Bestie in einen Käfig steckt. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Sie drinnen im Gefängnis angenehme Bedingungen haben. Meinetwegen können die Zellen ruhig mit Klimaanlage und Fernseher ausgestattet sein. Meinetwegen können die Leute ruhig in kleinen Gruppen zusammensitzen, Händchen halten und über ihre Perversionen reden. Meinetwegen sollen sie ruhig Hanteln haben oder eine Turnhalle oder einen hübschen Swimmingpool. Bloß, dass sie wieder rauskommen. Dagegen bin ich absolut. Lebenslang? Auch dagegen spricht sich ein liberaler Strafvollzug aus. Für den gewohnheitsmäßigen, exzessiven, gemeingefährlichen Gewaltverbrecher ja. Wer entscheidet denn über diese Eigenschaften? Doch eine Expertenjury. Ihr Verhalten entscheidet darüber. Damit meine ich nicht den geistigen Zustand des Betreffenden, sondern sein tatsächliches Verhalten. Das ist das Wahrheitskriterium. Wenn Menschen durch ihr Verhalten beweisen, dass sie gefährlich sind, wenn sie zum Beispiel ein Kind nach dem anderen missbrauchen. Wir haben dazugelernt. Wir wissen, wie teuer uns unsere Fehler zu stehen kommen. Wir wissen, wie viele Kinder sterben mussten, wie viele Frauen von einschlägig vorbestraften Tätern vergewaltigt und gefoltert worden sind. Wir lassen viel zu viele von diesen Wiederholungstätern wieder auf die Menschheit los. Und das obendrein noch viel zu früh. Man identifiziert Autoren von Kriminalromanen gern mit ihren literarischen Helden. Also den Anwalt Andrew Wax mit dem Outlaw Burke. Sie haben das Image eines kauzigen, fundamentalistischen und unerbittlichen Freaks oder Fanatikers. Auf Fotos wirken sie furchterregend. Die Journalisten picken sich irgendwas raus und reiten darauf rum und manche haben einfach keinen Berufsethos. Manche erfinden irgendwelche Dinge, schmücken ihre Erfindungen mit Adjektiven aus und behaupten, es wären Fakten. Ob ich in der Öffentlichkeit auf meine Sicherheit bedacht bin? Unbedingt. Ob mir schon mal jemand gedroht hat? Klar. Ob ich mich wehren würde, wenn einer ungebeten in mein Haus einzudringen versucht? Keine Frage. Aber machen diese Dinge etwa mein Leben aus? Natürlich nicht. Manche Journalisten sind schlichtweg gescheiterte Schriftsteller und das sieht man ihrer Arbeit an. Vor mir muss keiner Angst haben. Fürchten müssen mich nur gemeine, brutale Verbrecher. Man kreidet ihnen aber auch an, dass sie mit dem Stoff und der Machart ihrer Romane letzte Tabus gebrochen haben. Manche Kritiker und Leser meinen, so brutal dürfe man nicht über Kindesmissbrauch oder Serienkiller schreiben. Dreht ein Autor, der Gewalt fiktional, aber realistisch zum Ausdruck bringt, mit an der Gewaltschraube? Ich habe es satt, dass irgendwelche Feiglinge mich aus sicherer Entfernung unter Beschuss nehmen. Ich habe es satt, dass irgendwelche Leute sagen, ich war 3 Stunden in New York und da hat es überhaupt nicht so ausgesehen, wie Wex es beschreibt. Die Leute sagen, meine Bücher sind geschmacklos. James Bond gefällt ihnen besser. Na prima, sollen sie doch in Frieden ziehen. Nach Möglichkeit weit weg, ehrlich gesagt. An der Uni sind meine Bücher keine Pflichtlektüre. Niemand ist gezwungen, sie zu lesen. Wenn die Bücher so schlecht sind, Wieso werden sie dann überhaupt gedruckt? Die Kritiker werfen mir zum Beispiel vor, ich würde in meinen Büchern den sexuellen Missbrauch von Kindern plastisch schildern. Das habe ich nie getan. Und die Leute werden ja auch nicht konkret und weisen mir nach, an welchen Stellen ich sowas gemacht haben soll. Die Kritik behauptet, ich würde die Selbstjustiz glorifizieren. In meinem letzten Buch, Kult, tötet Burke ungewollt ein Kind. Mehr brauche ich ja wohl nicht zu sagen zu meiner Haltung in puncto Selbstjustiz. Ich habe mich in meinen Büchern sehr deutlich mit Fragen der Moral auseinandergesetzt. Und für manche Leute ist eben jeder, der das Wort Moral in den Mund nimmt, ein Fundamentalist oder ein Fanatiker. Die sollen sich meinetwegen mit ihren miesen Schickimicki-Krimis über Serienmörder amüsieren, wenn sie da so sehr drauf stehen. Bei dem, was ich mache, geht es nicht um Kunst, sondern um die Wahrheit. Müssen Sie nicht übertreiben, um Aufmerksamkeit zu erzielen? Sie sagen selbst, Autopsieberichte lesen die Leute nicht. Deswegen schreibe ich Romane. Wer sagt, ich habe in puncto Kindesmissbrauch übertrieben, der lügt. Allein die Zahl der Opfer beweist, dass das gelogen ist. Bei jedem Buch, das ich schreibe, kommt irgendwer an und sagt, wie kann sich bloß jemand solche entsetzlichen Dinge ausdenken? Und wissen Sie, was passiert? 1-2 Jahre später erscheinen in derselben Zeitung die Geschichten, die ich angeblich erfunden habe, als Tatsachenberichte. Als mein erstes Buch herauskam, war ich in England. Und da hat ein sogenannter Kritiker, einer von diesen kleinen Widerlingen, die Überheblichkeit mit Intelligenz verwechseln, geschrieben, ich möchte sowas einfach nicht lesen. Es ist so schrecklich. Der Autor hat eine grauenhafte, eine kranke Fantasie. Als ich ein paar Jahre später wieder nach England kam, berichteten sämtliche englischen Zeitungen auf ihren Titelseiten über Jason Swift, einen kleinen Jungen, der bei laufender Videokamera von Pädophilen vergewaltigt worden und dabei umgekommen ist. Anscheinend wird das, was ich schreibe, erst dann als Wahrheit akzeptiert, wenn die Presse es bestätigt hat. Aber Sie bleiben dabei, dass Sie eine Art von Krieg führen, nicht wahr? Nicht eine Art Krieg. Es ist ein Krieg. Und mit Kriegen kenne ich mich aus. Ich habe Kriege erlebt. Egal wo Kriege ausgetragen werden, in einem Punkt gleichen sie sich alle. Jeder Krieg ist ein blutiger Konflikt um irgendetwas. Bei diesem Kampf kann man gefangen genommen, kann versklavt werden oder sterben. Das sind die klar abzusehenden Folgen für die missbrauchten Kinder. In den Kriegen unserer Tage sind unter der Zivilbevölkerung mehr Opfer als unter den Kombattanten in Uniform. Ja, heute werden Kinder in Kriege verstrickt. Manchmal als Kämpfer, meistens aber als Opfer. Wo es um Kindesmissbrauch geht, können die Kinder nur Opfer sein. Und bis sie stark genug zum Krieg führen sind, kommt es höchst selten vor, dass sie sich gegen die Menschen zur Wehr setzen, die sie verletzt haben. Stattdessen müssen wir leider erleben, dass diese Kinder, wenn sie dann erwachsen sind, die ganze Gesellschaft bekriegen. Mir ist noch kein Fall begegnet, wo das böse Treiben eines über lange Zeit aktiven, aggressiven Pädophilen sich nicht auf eine ganze Generation ausgewirkt hat. Mit anderen Worten, der Junge, der, als er geschändet wurde, 4, 5 oder meinetwegen 7 Jahre alt war, ist jetzt 14. Und dieser Junge führt dem Pädophilen kleinere Jungen zu. So rekrutiert das Opfer selbst immer neue Opfer. Was Pädophile treiben, ist für Sie ein Krieg? Wie würden Sie denn eine Schlacht um die Seelen von Kindern bezeichnen? Es ist absolut gerechtfertigt, das als Krieg zu bezeichnen. Mit Sicherheit steht dabei enorm viel auf dem Spiel. Bei nicht wenigen meiner Prozesse steht das Leben des betreffenden Kindes auf dem Spiel. Wenn wir verlieren, muss es wieder zu denen zurück, die es gefoltert haben und stirbt. Oder schlimmer. Und jetzt rüsten Sie auf. Das ist eben unsere Version des Wettrüstens. Die Pädophilen denken sich Maßnahmen gegen unsere Ermittlungstechniken aus und wir denken uns Methoden aus, wie wir ihre Codes knacken und ihre Organisationen infiltrieren können. Wir haben sogar eine eigene Version der Propaganda. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass die aggressiven Pädophilen ihre 5. Kolonne in den Medien haben. Ich kann Ihnen versichern, dass allein in diesem Land jedes Jahr Hunderte und Aberhunderte Kinder von denselben Leuten umgebracht werden, deren Zugriff man sie zuvor entzogen hat. Dieselbe Gesellschaft, die irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, dass diese sogenannten Eltern ungeeignet sind, ihre Kinder großzuziehen, kommt später zu dem Schluss, dass die Eltern geheilt sind und schickt die Kinder wieder zu ihnen. Manchmal stimmt diese Einschätzung, wenn nicht, ist das Kind der Leidtragende. Alle Kreuzzügler sind versucht, ungerecht und fundamentalistisch zu werden. Sie sprechen doch selbst von der Gefahr, bei der Bekämpfung totalitärer Züge anderer totalitäre Mittel anzuwenden und unfreiwillig selbst totalitär zu werden. Ich gebe offen zu, wenn ich freie Hand hätte, dürfte sich kein Kinderschänder mehr in Sicherheit wiegen. Dann wäre es sehr gefährlich, Kinder zu schänden. Und wer es dennoch täte und erwischt würde, der müsste sehr schwer dafür büßen. Aber diese Haltung kommt aus keiner Religion. Vielleicht bin ich in dem Sinn religiös, dass für mich das Böse wirklich existiert. Während die reinen Wissenschaftler sagen, nein, das Böse gibt es nicht. Es gibt nur das Verhalten. Böse ist ein Adjektiv. Damit bin ich nicht einverstanden. Es gibt Dinge, die von Menschen getan werden, und dabei geht es gar nicht darum, was das genau für Dinge sind, von denen ich weiß, dass sie böse sind. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Mehr als einmal. Viel, viel zu oft. Aber der einzige religiöse Glaube, zu dem ich mich bekenne, ist der, dass es das Böse wirklich gibt auf der Welt. Wir brachten Auszüge aus einem Gespräch zwischen dem Anwalt und Autor Andrew Wax und dem Publizisten Klaus Leggewie. Es sprachen Wolfgang Kundrus und Lutz Volke. Zusammenstellung der Sendung Regine Ahren. Der gesamte Dialog wurde 1994 im Eichborn Verlag unter dem Titel Das Böse veröffentlicht.